Die britische Sungun Politik Studiengesellschaft veröffentlichte jüngst auf ihrer Internet-Homepage das unvergängliche klassische Werk von Kim Il-sung zur Gründung der koreanischen Volksarmee und das unvergängliche klassische Werk von Kim Jong-il zum richtigen Verständnis des Nationalismus.